Das Elend der vormundschaftlichen Regierung im Falle Ottos III. Gemildert durch die Klugheit einer entschlossenen Frau und durch die Selbstlosigkeit eines Kirchenfürsten wirkt sich bei dem vaterlosen Heinrich weit verhängnisvoller aus, denn die Regentin Agnes ist eine zarte, leicht verschüchterte Natur, eine für die Weltentsagung glühende Südfranzösin. Sie bleibt weit hinter der Theophano, wie auch die doch nur selbstsüchtigen Kirchenfürsten Anno und Adalbert hinter einem Willigis zurückbleiben. Nach den 9 Jahren dieser Vormundschaft muss der mündig gewordene König einen 40-jährigen Kampf führen, nicht bloß um seine eigene Herrschaft, sondern um Geltung und Lebensrecht des deutschen Königtums und der Kaiseridee, einen Kampf auf Leben und Tod. Selten hat eine Vormundschaft so gewissenlos gehandelt wie an jenem jungen Heinrich. Papst Viktor II., der das Kaisersöhnchen sicher zur Krönung nach Aachen geleitet hat, stirbt schon 1 Jahr nach seinem kaiserlichen Freunde. Die Maßnahmen der auf sich selbst gestellten Agnes sind nicht glücklich. Um die Großen zu gewinnen, gibt sie durch Verleihung der in ihrer Hand befindlichen Herzogtümer ihre besten Trümpfe aus der Hand. Sie übersieht, dass sie damit die Macht der Krone schwächt, während sie damit doch dem Sohne keine Freunde gewinnt. Alle die jetzt bedachten Männer treffen wir später unter den Feinden Heinrichs, an der Spitze jenen Rudolf von Rheinfelden, den die Kaiserin zu ihrem Schwiegersohn und zum Herzog von Schwaben macht. Auch mit Otto von Nordheim, dem sie 1061 Bayern verliehen, wird die Regentin ihr Wunder erleben, und nicht dankbarer wird Gottfried von Niederlothringen sein, den sie mit Tuszien belehnt. Mit den Ungarn macht die Kaiserin 1058 Frieden. Von der deutschen Oberherrschaft ist keine Rede mehr. Dafür wird an Salomo von Ungarn eine Tochter der Agnes gegeben, der Schwiegersohn erscheint allerdings bald als Flüchtling in Deutschland. Großes Unheil ballt sich durch die Passivität der Kaiserin und ihrer Berater im Süden zusammen. Das Papsttum, das trotz seiner Ansprüche zur Zeit des dritten Heinrich dem Kaisertum in keiner Weise gewachsen war, steigt, begünstigt durch die Schwäche der höchsten weltlichen Macht, jäh seiner größten geschichtlichen Chance entgegen. In Rom erblickt man bereits, wie der Kardinal Humbert in einer Schrift ausführt, Simonie in der Erteilung kirchlicher Ämter, Anleihen und Durchleihen. Die Ottonen hätten zuerst diesen Missbrauch eingeführt. Nur die geistliche Behörde dürfe die Bischöfe einsetzen. Diese Forderung Humberts, entscheidende Wendung von der Kaisergewalt über die Kirche zur Weltherrschaft der Kurie, bedeuten auch den Bankrott des ottonischen Systems. Da danach die weltliche Macht in keiner Weise mehr über die Kirche gebieten darf, diese aber das alleinige Verfügungsrecht über ihren großen weltlichen Besitz erhält und sie zudem in Deutschland gewichtigen Anteil an der weltlichen Verwaltung besitzt, muss die weltliche Gewalt schließlich der Lehensempfänger, die Magd der Kirche werden. Bei den Normannen ist dies schon geschehen. Hier hat sich Richard von Aversa mit Capua, der berechnende Robert Giscard, als Grafen von Apulien vom Papst belehnen lassen. Die Kaiserin hat diesen Eingriff in die Reichsrechte, der sich natürlich auf die konstantinische Schenkung bestützt, ruhig hingenommen. Sie hat auch geduldet, dass der Papst Nikolaus II. Auf der Lateransynode 1059 mit einer Mitra erscheint, auf der 2 Kronen sind, dass er erklären kann, der Papst sei Kaiser und König von Gottes und des heiligen Petrus Gnaden, dass auf derselben Lateransynode die Papstwahl neu geregelt wird, wobei die Rechte Heinrichs IV. Nur mehr sehr verschwommen erwähnt werden, dass auf diesem Konzil bereits die Laieninvestitur verboten wird. Die Kaiserin, selber eine eifrige Reformerin, hat für all diese Vorgänge, hinter denen als treibender Wille der fanatische Hildebrand steht, kein Ohr. Man ist für das Kommen und Gehen der Päpste in Deutschland damals ganz gleichgültig. Die neue Wahlordnung macht nun den Papst vom römischen Adel unabhängig, ebenso vom römischen Volk, da die Wahl durch das Kardinalskollegium erfolgt, Volk und Adel nur mehr das Recht der Zustimmung haben. Bald zeigt sich die Wirkung, indem der von Heinrich III. Eingesetzte Wido von Mailand sich noch einmal vom Papst investieren lässt, damit die Investierung durch den verstorbenen Kaiser als simonistisch begründet. Das ist der Dank der Kurie, dass der heiligmäßige Heinrich, der Retter des Papsttums, nun schon als Simonist, wenn nicht gar als Ketzer erscheint, er, der sein Leben lang gegen die Simonie Sturm gelaufen. Wie die Regentschaft sind auch die deutschen Bischöfe in ihrem Protest gegen die römischen Vorgänge lau. Als bald darauf wieder unter Missachtung der deutschen Rechte ein Papst gewählt wird, schreitet der deutsche und lombardische Episkopat wohl zur Aufstellung eines Gegenpapstes, doch weiß sich die Reformpartei durch das zweideutige Auftreten Gottfrieds von Tuszien und später durch das völlige Versagen des Erzbischofs Anno von Köln der inzwischen bereits der mächtigste Mann des Reiches geworden ist, zu behaupten. Er erkennt praktisch das Papstwahldekret des Nikolaus an und damit hat die vormundschaftliche Regierung kapituliert. Warum zieht der bereits 14-jährige Heinrich IV. Nicht über die Alpen nach dem Rechten zu sehen? Die Dinge in Deutschland stehen seltsam genug. Eine Verschwörung von Ehrgeizigen und Unzufriedenen hat sich gegen das Regiment der Kaiserin erhoben. Im Einverständnis mit dem Bayernherzog Otto von Nordheim ist auf dem Pfingstfest des Jahres 1062 der junge Heinrich durch den Erzbischof Anno von Köln bei Kaiserwerth auf ein Schiff gelockt und entführt worden. Bemerkenswert war der mutige Trotz des erst 12-jährigen Königs, der sich in die Fluten des Rheins stürzte und erst mit Gewalt wiedergeholt werden musste. Die Kaiserin aber, die nie für die Rechte des Sohnes gekämpft, fügt sich und geht in ein Kloster, danach ihr Herz verlangt. Zumeist ist sie fortan in Rom. Aber der harte Anno bleibt nicht Herr der Lage. Der ehrgeizige Bremer Adalbert greift auch nach der Erziehung des jungen Königs und kann bald auf die Reichsgeschäfte Einfluss gewinnen. Es gelingt ihm, die Gunst Heinrichs zu erlangen, dem der prächtige, lebensfreudige Mann mehr gefällt als der weltflüchtige heilige Anno. Leben und Macht weiß ihm der Bremer zu bieten, und der Jüngling, der unter der ewigen Frömmigkeit der anderen gelitten hat, schließt sich ihm gerne an. Der König zieht 1063 nach Ungarn, um seinen Schwager Salomo und die Schwester auf den Thron zurückzuführen. Gefördert durch die Gunst des Königs vergrößert Adalbert seinen Bistumsbesitz durch die Erwerbung von Stade und des Emsgaues. Zu einem Römerzug rät er Heinrich nicht, und doch wäre dieser damals unbedingt nötig gewesen, wollte man noch in letzter Stunde den Übergriffen der Reformer entgegentreten und die bedrohten Rechte des Reiches wahren. Ein Erscheinen des Saliers in Italien hätte damals, wo die Cluniazenser noch keineswegs fest im Sattel saßen, Wunder gewirkt, und wie groß wäre die Stärkung seines Ansehens auch in Deutschland nach einem solchen Zuge gewesen. Aber Adalbert, der einmal selber die Papstwürde abgelehnt, hat nichts für einen Römerzug übrig, will wohl nicht mit den Reformern in Krieg geraten. Fürchtet wohl auch, dass durch den Römerzug der Einfluss seines Widerparts Anno, der als Kölner Erzbischof Reichserzkanzler für Italien ist, wachsen könnte.